Kretschmer. THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USB, LMAA, PLZ und PS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und DMG. Klein, aber gemein, die versteckten Glasaugen in den Gängen und Hallen des Leipziger Hauptbahnhofs. Wer in einem scheinbar unbeobachteten Winkel glaubt, sich unbeschwert irgendwo kratzen zu können, der muss damit rechnen, dass er Zuschauer aus der ersten Reihe hat. Kameras auf dem Bahnsteig und in den Hallen, Kameras in den Straßenbahnen und auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Leipzig haben eines erreicht. Die kriminelle Szene ist auf dem Rückmarsch. Die Zahl der Autoeinbrüche ist halbiert, es gibt weniger Wandschmierereien, die Stadt wird sauberer und die Menschen befangener, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Leipzig, wir sehen uns. Das ist ein Zitat aus der Touristikinformation und diese Leute haben recht. Big Brother probt in Leipzig. Willkommen zum zweiten Teil des Wochenendjournals. Am Mikrofon weiterhin Ulrich Wienerk. Und AEG, TUI, UVA und UVB, THC, NOCW ist was ich dreh. Die Welt in unseren Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG, mit freundlichen Grüßen. Die Welt in unseren Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG, mit freundlichen Grüßen. Die Welt in unseren Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Das Leipzig, das wiedererstanden ist, das alte, verspielte Börsenhaus am Markt, dem das alte Rathaus viel zu eng auf den Leib rückt, die weiten Grünflächen vor dem Opernhaus, die Kabarettkeller in den verwinkelten Gassen, dieses Leipzig ist zu Fuß leicht zu durchmessen innerhalb der Ringstraßen. Das andere Leipzig gibt sich eher verschämt, noch unfertig oder kokettiert mit baulicher Improvisation. Wer die Karl-Liebknecht-Straße Richtung Süden fährt, erreicht das Konnewitzer Kreuz. Hier prallen die autonome Szene und die bürgerliche Welt aufeinander. Schon zweimal hat hier der Mob zugeschlagen, den ganzen Platz verwüstet, nicht einen der Täter hat man überführt. Die Folge, der Platz wird nun weiträumig mit einer Videokamera überwacht. Barbara Schunke, die Pressesprecherin der Polizei, erzählt uns, was hier geschah. Die Kaufhalle, die vor uns ist, waren sämtliche Scheiben eingeschlagen, es war eingebrochen worden, die Kassenschübe lagen neben ihrem angestammten Platz, es war auch geplündert worden, die Wartehäuschen waren jeglichen Glases entblättert worden, eine schöne Uhr, die Telefonhäuschen, überall wo Glas vorhanden war. Also auf dem Platz kaputt. Gegenüber ist eine 4 Meter hohe Uhr, die war zerstört wohl? Also zumindest unten, die war eingeschlagen. Telefonhäuschen zerstört? Telefonhäuschen, genau. Dann hier drüben an diesen Geschäften waren die Scheiben eingeschlagen und auch hier vorne an der Sparkasse, die ja immerhin mit Sicherheitsglas ausgerüstet ist, hatten das die Täter geschafft, Löcher reinzukriegen. In das Panzerglas? Also ich gehe mal davon aus, dass das zumindest starken Belastungen aushält. Über die direkte Qualität kann ich jetzt nicht sagen. Die Täter haben wir leider nicht. Wir haben auch keine Hinweise bekommen, obwohl bei der zweiten Randale die Stadt Leipzig und die Sparkasse Leipzig eine Belohnung von 25.000 Mark für sachdienliche Hinweise ausgelobt hatten. Ich Konnewitzer Platz. Der Platz, der voll im Visier der Polizeikamera liegt. Wird damit ein Wohnviertel kriminalisiert, wie die Aktiven des neuen Forums behaupten, oder werden nur die Gewalttäter verdrängt, wie es die Polizei sieht? Wir sind an dieser Stelle mit einem Polizisten verabredet, der im Blickfeld dieser Kamera wohnt. Ein Ex-Polizist. Fopo 35 Jahre lang. Hier in diesem Viertel ging er Streife. Hans-Joachim Albrecht ist ein freundlicher älterer Herr im Ruhestand. Man kann ihm ansehen, dass die Mark bei ihm bestimmt nicht locker sitzt. Er hat bessere Tage erlebt, besonders was seinen Beruf als Volkspolizist angeht. Das war eine Zeit, wenn man so will, da könnte man sich noch mit dem Bürger unterhalten. Ne? Da fiel das Wort Bulle nicht oder Sheriff. Später waren wir Sheriffs und da war das eben aber auch, das war mehr freundschaftlich gemeint. Sie sind ja Streife gegangen. Ich bin Streife gegangen. Ich habe auch hier drin gestanden. Gab es damals schon in DDR-Zeiten hier Videokameras? Nee. Kameras gab's. Und zwar wurden die Staatsgebäude überwacht. Und da hatte ich auch mal Dienst mit der Kamera. Und da weiß ich, was man mit einer Kamera machen kann. Was denn? Ja, zumindest kein Helfen. Da muss man auch erst telefonieren und ihn ranholen, wenn man was sieht. Sehen Sie mal, da an dem Gebäude, 5. Stock, da sehen wir in vielleicht 100 Meter Luftlinie Entfernung Ein mächtiges Stativ mit einem grauen Kasten, etliche Kabel. Das ist die Kamera, um die man sich hier eine der wenigen Kameras, die aber sehr viel sehen und sehr viel überwachen und sehr viel einrichten. Ja, bloß ich stelle mir mal die Frage, wie kann mir die Kamera helfen, wenn ich jetzt hier unten überfallen wäre? Indem möglicherweise Ihre früheren Kollegen in der Nähe sind. Ja, wenn sie. Wichtig wäre, ist zum Beispiel der Funkwagen, der immer hier rumsteht. Der kann mir helfen. Aber die Kamera, bis die da sind, das dauert 5 bis 10 Minuten, da bin ich inzwischen gestorben. Gibt es weitere Gründe? Ich meine, Sie waren natürlich Polizeibeamter in einem Staat, der seine Bürger schon heftig bespitzelt hat. Ja, eben, und das ist der Grund. Und ich habe auch als Kind die Zeit kennengelernt, wo der Blockwart an der Haustür, an der Wohnungstür gehorcht hat, ob wir Feindsender hören. Ne? Und ich betrachte das so, wenn ich eine flächendeckende Überwachung machen will, in Leipzig, das ist ähnlich. Ne? Und ich weiß auch nicht, was mit den Videos passiert. Das ist nämlich die große Frage. Ich habe nichts dagegen, dass eine Videokamera eingesetzt wird, wie zum Beispiel jetzt bei der russischen Kirche, bei den Schmierereien, wo man 3-mal die Kirche beschmiert hat. Ja, da war keine Kamera. Also Sie als ehemaliger Volkspolizist sind gegen flächendeckende Überwachung? Ich bin gegen eine flächendeckende Überwachung. Nochmal ganz klar, warum? Nur aus polizeiermittlungstechnischen Gründen? Nee, weil das praktisch eine Beeinflussung der Bürger ist. Ne? Man fühlt sich immer beobachtet. Haben Sie auch von Dienst wegen Bürger beobachtet? Wir haben zum Beispiel in Städteritz einen gehabt, der hat die Frauen angefallen. Im Bereich. Das ging, ein Vierteljahr haben wir dort, also alle 100 Meter hat einer hinterm Baum gesessen und gefroren. Ne? Dort kann man solche Kameras einsetzen. Nun wohnen Sie ja hier an diesem Platz. Kann Ihnen diese Kamera da oben in den Suppenteller gucken? Na, das nicht, aber Sie können gucken, wenn ich auf der Sparkasse gehe, wenn ich in die Kaufhalle gehe, in den Lottoladen gehe. Also ich könnte sagen, als Fernsehstar würde ich Geld kriegen. Haben Sie Ihre Unbefangenheit behalten? Ich gebe mir Mühe. Und wenn Sie mal einen Treffer im Lotto haben? Dann wäre es die ganze Welt, weil ich nicht zuerst die Polizei. Bringen Sie das Foto noch in der Abendausgabe? Ja, aber das wird nicht nötig sein, Chef. Mit irgendeiner Art und Weise hat es sich herumgesprochen, dass ein Hippie-Mädchen ermordet worden ist. Unter dem dringenden Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Der Ex-Volkspolizist Hans-Joachim Albrecht gehört zu einer Minderheit, denn im Osten Deutschlands sind die meisten Menschen für die öffentliche Bewachung durch Videokameras, im Gegensatz zum Westen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die in der jüngsten Ausgabe eines Hamburger Nachrichtenmagazins veröffentlicht ist. Dabei müsste doch das Bewusstsein, abgehört zu werden, gerade im Osten ausgeprägter sein. Ein Blick zurück. Unser Berliner Kollege Harald Kleinschmidt hat vor und nach der Wende dieses Gefühl, dass er überwacht wird, jahrelang verinnerlicht. Das Bewusstsein, abgehört zu werden, gehörte 15 Jahre lang, von Mitte der 70er bis zur Wende, zum Alltag des in der DDR tätigen westlichen Korrespondenten. Man wusste, dass die Gespräche zwischen West- und Ostberlin überwacht wurden und verhielt sich entsprechend. Vertrauliches oder politisch Brisantes wurde nicht erwähnt, Spekulationen unter Kollegen über mögliche Entwicklungen am Telefon allerdings breit erörtert, nicht zuletzt mit Blick auf die diversen Mithörer, die dann auch, wie nach der Wende die Akteneinsicht ergab, vieles, auch viel Unsinn, feinsäuberlich notiert hatten. Was man nicht wusste oder bestenfalls ahnte, war die Tatsache, dass die Stasi auch Gespräche zwischen dem Korrespondentenbüro in West-Berlin und dem Mutterhaus in Köln abhörte, also die Richtfunkstrecke ins Bundesgebiet gezielt anzapfte. Was da besprochen wurde, konnte für Mielkes Mannern durchaus von Interesse sein, ebenso wie die als streng vertraulich gekennzeichneten Berichte der beiden direkt im Kölner Funkhaus platzierten und erst Anfang der 90er Jahre enttarnten Kollegen im Dienste des Markus Wolf. Abgesehen davon war die ständige Überwachung der Tätigkeit in der DDR bisweilen zwar ärgerlich, andererseits aber auch voll absurd komischer Zwischenfälle. Beispiel: Bei einem Aufenthalt im Dresdner Hotel Neva, heute Merkur, anlässlich der ersten bundesdeutschen Filmwoche in der DDR, brach der Anruf aus Köln jedes Mal dann zusammen, wenn der Kollege sagte: Guten Tag, Herr Kleinschmidt, hier ist der Deutschlandfunk in Köln. Erst mein Anruf bei der Telefonzentrale des Hotels und der Hinweis, dass ich ordnungsgemäß akkreditiert sei und berichten dürfe, ermöglichte eine ungestörte Verbindung. Anders war es ebenfalls in den 80er Jahren während der Arbeiterfestspiele in Neubrandenburg. In voller Absicht hatten die Organisatoren die westlichen Korrespondenten nicht etwa in der Festspielstadt selbst, sondern in einem über ein Dutzend Kilometer entfernten Motel namens Usadel direkt an der B, damals F96, einquartiert. Die Folge: Wir konnten wegen der Null-Promille-Grenze keinen Tropfen Alkohol zu uns nehmen und lechzten nach einem anstrengenden Arbeitstag bei unserer Ankunft im Motel nach einem herzhaften Bier. Noch dazu, wo der Abend lau war und die Terrasse vor dem Bungalow zum gemütlichen Ausspannen einlud. Wutentbrannt zogen wir uns mit diversen Seltersflaschen dorthin zurück, nachdem man uns an der Rezeption beschieden hatte, wegen der seit Tagen anhaltenden Wärme leider kein Bier mehr vorrätig zu haben. Als nach einer Stunde meine Frau aus Berlin anrief, schilderte ich ihr voller Empörung unsere Situation. Und siehe da, 10 Minuten später klopfte es an der Tür. Die Empfangsdame steckte den Kopf herein und sagte mit verlegenem Lächeln: Sie taten uns leid. Wir haben gesucht und doch noch einen Kasten Bier gefunden. Möchten Sie welches haben? Schließlich die ersten Wochen als frisch gebackener DLF-Korrespondent in Dresden im Januar 1990, einquartiert im neu eröffneten Dresdner Hof, heute Hilton. Der MFS-Nachfolger Modrows Amt für nationale Sicherheit war noch nicht aufgelöst und er hatte auch eine Dependance in diesem damals zunächst auch nur sogenannten Devisen-Ausländern zugänglichen Hotel. Mitten in der Wende dauerte die Herstellung einer Verbindung von Dresden nach Köln immerhin noch mindestens 20 Minuten. War sie dann zustande gekommen, knatterte und krachte es erbärmlich in den alten Leitungen. Umso erstaunlicher war es, eines Tages in einem solchen Gespräch von einer tiefen und deutlichen Männerstimme mit den Worten: Oh, da habe ich wohl den falschen Knopf gedrückt, unterbrochen zu werden. Danach knackte es vernehmlich in der Leitung und das Knattergespräch war wiederhergestellt. Meine persönliche Nachfrage nach dieser Stimme wurde in der Telefonzentrale des Hotels mit viel Verlegenheit beantwortet. Du bist nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. komm und träume mit mir. Diese Tonaufnahme stammt vom November 1989, eine Demonstration vor der Stasi-Zentrale Leipzig, mitgeschnitten von den Überwachungskameras und Mikrofonen der Stasi. Heute dieselbe Adresse, die Gauck-Behörde an der Ringstraße mit dem Stasi-Museum im Untergeschoss. Die Kameras der Staatssicherheit sind noch immer zu sehen. Sie hängen, abgeschnitten vom Kabel, als Demonstrationsobjekt gegenüber dem Eingang. Andere Kameras übertragen das Geschehen auf dem Platz zu den Monitoren an der Pforte. Hinter der Pforte ausgestellt sind die Videoüberwachungstechniken der Stadtsicherheit, Wanzen, Sender, Aufzeichnungsgeräte, Überwachungskameras mit den auch im Westen geschätzten Zeiss-Objektiven aus Jena mit einer Lichtstärke, die Nacht zum Tag verwandeln konnte. Mein Kollege Bernhard Hohlfeld war hier mit Tobias Hollitzer vom Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit zum Gespräch verabredet. Thema: der Einsatz der Videotechnik unter der Stasi. Das sogenannte zentrale operative Fernsehen des Innenministeriums der DDR wurde jeden Montag von Berlin nach Leipzig gebracht und hier entlang des Innenstadtrings auf verschiedenen Gebäuden aufgebaut. Es waren 6 oder 7 Kamerastandorte, an der Nikolaikirche auch. Und von diesen Kamerastandorten aus wurde es in eine Zentrale überspielt und von dort aus wurde dann jeweils entschieden, welche einzelne Kamera in die Führungspunkte bei Polizei, bei Stadtsicherheit oder auch nach Berlin ins Innenministerium überspielt wurden. Wir stehen hier genau an einer Ecke, wo die Demonstrationen, die Montagsdemonstrationen damals langgegangen sind, auf dem Innenstadtring. Wie weit konnten denn diese Kameras blicken? Wie viel konnten die erfassen? Diese Kamera, die direkt hier quasi an einer Kurve des Leipziger Innenstadtrings stand, konnte also die beiden Teile des Leipziger Rings erfassen und halt auch direkt den Haupteingang zur runden Ecke rein. Und die Aufnahmen zeigen, dass sie also teilweise bis auf einzelne Gesichter zoomen konnten mit Teleobjektiven. Also durchaus 200-300 Meter weit und dann aber auch wieder ganz nah ran. Ja, und man hat diese Aufzeichnung dann hinterher genutzt, um sie Mitarbeitern der Abteilung Innere Angelegenheiten vorzuspielen, die dann beispielsweise versucht haben, auf diesen Aufnahmen Antragsteller auf ständige Ausreise zu erkennen, um sie also namhaft machen zu können und dann hinterher in Gesprächen zu sogenannten gesellschaftskonformen Verhalten anhalten zu können oder zu sagen, wenn sie weiter auf die Demonstration gehen, dann genehmigen wir ihnen die Ausreise nicht etc. Die Aufnahmen waren scharf genug dafür, dass man einzelne Personen erkennen konnte? Die Aufnahmen waren zumindest scharf genug dafür, dass Mitarbeiter, die Person kannten, sie darauf erkannt haben. Jetzt gibt es wieder neue Kameras in Leipzig, auch wieder oben auf mehrgeschossigen Häusern montiert. Und es gibt in Leipzig Stimmen, die sagen, das ist wieder Überwachungsstaat, das sind wieder Kameras wie damals 89, die von der Stasi und von der Volkspolizei betrieben worden sind. Ist dieser Vergleich zulässig? Der Vergleich ist durchaus zulässig, weil er am Ende ergibt, dass Überwachung eben nicht gleich Überwachungsstaat ist. Also selbst wenn ich auch persönlich die Videoüberwachung eigentlich für mich persönlich ablehne und sie also nicht als sinnvoll und wirksam empfinde, so halte ich es doch also für völlig unzulässig, sie also mit den Überwachungsmethoden einer Diktatur, wie es in der DDR 40 Jahre üblich war, gleichzusetzen, weil man dort einfach einbeziehen muss, dass der gesamte Staat auf Überwachung ausgerichtet war und die beauftragten Institutionen wie Polizei, wie Staatssicherheit und andere einfach quasi alle Möglichkeiten hatten und uneingeschränkt auf jeden Teilbereich des Lebens zugreifen konnten, was in der Demokratie hier in Deutschland dergestalt beim besten Willen nicht möglich ist. Noch während die eben eingespielte Aufnahme entstand, Bernhard Hohlfeld führte das Gespräch auf der Straße vor dem Eingangsbereich, warte ich drinnen in der Pforte und sehe plötzlich auf den Überwachungsmonitoren des Sicherheitspersonals, er ist drauf. Bernhard Hohlfeld im Fokus der Kamera. So schnell schließt sich der Kreis. Die Pförtner vergrößern den Ausschnitt und der Interviewer hat keine Ahnung, dass er für eine kleine Fernsehshow herhalten muss. Kamera ist relativ schwach gewählt. Größer. Jetzt kommt eine Ausschnittvergrößerung. Aber wie gesagt, noch größer. Das ist nur eigene Halssicherung ist das. Wir können nicht schwenken oder was irgendwie. Nee, schwenken könnt ihr nicht, aber wir können den Eingang oder gucken. Das nur hier praktisch die Halsig oder Fenster vorne und so weiter. In der Nachtzeit ist es mit Alarmsystem verbunden. Und da wird es aufgezeichnet, wenn da irgendwas passieren würde. Auf der Straßenseite nicht, nur auf der Hofseite. Es gibt in Leipzig einen Mann, der hat bei den Montagsdemonstrationen den Stasi-Kameras den Kopf hingehalten in permanenter Angst vor den Folgen. Derselbe Mann ist heute ein Befürworter der Videoüberwachung im Stadtgebiet, doch mit jedem Satz, mit jedem Blick sieht man ihm an, dass er sich bei diesem Thema nicht eben wohlfühlt. Bürgermeister Holger Czense, SPD, ist ein Mann mit offenem Blick und von aufgeschlossener Art. Dass in seiner Stadt ein reines Wohngebiet mit Videoeinsatz überwacht wird, das begründet er allein mit der kriminellen Energie der unbekannten Randalierer vom Konnewitzer Kreuz. Also wir sind ganz klar gegen eine flächendeckende Überwachung. Und die Nichtergreifung der Täter, die am Konnewitzer Kreuz für diese Zerstörungen verantwortlich sind, hat aus meiner Sicht nichts mit der Tatsache zu tun, dass es sich hier nicht um eine gezielte Attacke gehandelt haben soll. Wir haben zweimal Zerstörung des öffentlichen Raums genau an der gleichen Stelle gehabt. Man hat sich dort an dieser Stelle gegen die Kommerzialisierung offenbar der Kultur gewandt, gegen eine Bank, dort ist man vorgegangen, gegen das Kapital also und Repräsentanten desselben. Das ist schon eine Aktion, die sich nicht beliebig irgendwo wiederholen lässt. Es gibt da auch seit 10 Jahren, so lange bin ich hier zuständig in dem Bereich, keinen vergleichbaren Ort, wo wiederholt ein solches Maß an Zerstörungen vorgekommen ist. Darf ich daraus schließen, dass es mit Ihnen eine flächendeckende Überwachung nicht gibt? Es gibt ja bereits mehrere Kameras in Leipzig. Es gibt zurzeit 2 Kameras in Leipzig und ich bin ganz klar gegen eine flächendeckende Überwachung. Man sollte auch bereits installierte Kameras immer wieder mal auf den Prüfstand stellen und fragen, ist dort tatsächlich noch ein Kriminalitätsschwerpunkt? Nur der rechtfertigt die Installation einer solchen Kamera. Wenn das nicht mehr der Fall ist, muss man auch den Mut haben, eine solche Kamera wieder abzubauen. Wenn man in Leipzig aus dem Bahnhof kommt, der ja vor etwa 2 Jahren wieder renoviert worden ist, da ist besonders bei einem solchen Frühling wie jetzt im Moment, ist das ein wunderbares Flanieren. Und es kann Spaß machen, sich unbefangen zu bewegen. Und diese Unbefangenheit, wenn ich weiß, da ist ständig eine Kamera, die kann mich ganz groß ranzoomen, wenn auch nur im Grunde ein kleiner Verdacht bestehen könnte. Da gehe auch diese Unbefangenheit verloren, oder wie geht Ihnen das? Also ich teile die Einschätzung, dass man aufpassen muss, dass man den öffentlichen Raum nicht kaputt macht und gerade das urbane Leben nicht zerstört, indem sozusagen alle öffentlichen Plätze kameraüberwacht werden. Am Leipziger Hauptbahnhof, der das Eingangstor zur Stadt ist, ist ja eine neue Grünanlage entstanden, wo wir leider auch vor etwa 1,5 bis 1 Jahr Schwierigkeiten hatten, weil dort die Drogenszene sich entwickelt hat. Es immer wieder zu Geschäften in dieser Richtung kam und auch kriminellen Handlungen. Wir haben uns aber dort entschlossen, die polizeiliche Überwachung durch Personen, durch Polizisten vor Ort zu verstärken, sodass rund um die Uhr heute Streifenwagenbesatzung dort vor Ort präsent ist und auch kontrolliert. Das hat zum gleichen Ergebnis geführt, nämlich die Dealer-Szene ist zumindest von diesem Platz verschwunden, was nicht heißt, dass das Problem gelöst ist. Herr Czenzel, kennen Sie das Gefühl, wenn man etwas tut, was andere nicht unbedingt mitbekommen sollen, man hat sich selbst nichts vorzuwerfen und man sieht Kameras auf sich gerichtet? Ich selbst kenne das Gefühl gut. Ich war ja auch einer derjenigen, die noch in relativ kleinen Kreis an den Montagsdemonstrationen 1989 am Nikolaikirchhof teilgenommen haben. Und wenn man da von 4 Kameras von 4 Seiten überwacht worden ist, ist das schon ein beklemmendes Gefühl. Man weiß ja nicht, wie dann die Bilder verwertet. Führt das zu einem Karriereknick, vielleicht zu einer Verurteilung und zur Verfolgung durch die Staatsorgane. Insofern bin ich heute auch immer vorsichtig, dieses Mittel zu extensiv einzusetzen und zu extensiv dessen Einsatz zu fordern. Nichtsdestotrotz gibt es Stellen in der Stadt, wo auch offenbar die Mehrheit der Bevölkerung in Ostdeutschland ganz klar meint, hier fühlen wir uns nicht überwacht, sondern hier halten wir das für das richtige Instrument zur Abschreckung von potenziellen Tätern. Es ist das alte Leid der Bundesbahn, für die Renovierung vieler Bahnhöfe fehlt das Geld, da ist es modrig, da ist es finster an manchen Stellen, da riecht es und selbst auf den Bahnhofsvorplätzen wird man angebaggert, was der Mann mag. Innerhalb der Bahnhöfe, in manchen Bahnhöfen sieht es nicht viel anders aus, in Leipzig ist es anders, seit der alte Bahnhof renoviert worden ist, mit einem Millionenaufwand. Seither gibt es hier heile Welt, das heißt, die Seite der Städte, die weniger positiv auffallen, die hat man hier außen vor gehalten. Gabriele Tietze spricht für die Deutsche Bahn. Ich stehe mit ihr im Leipziger Hauptbahnhof und zwar am Gleis 14. Das ist gleich neben der Information, also dem sogenannten Infopoint. Und unter uns liegen die Promenaden, da kann man hinuntersehen, auf 2 Etagen verteilt, die Ladenpassagen. Wir stehen inmitten dieses hellen, lichten Sandsteingebäudes und man sieht um uns herum die Reisenden. Das sind gepflegte Erscheinungen hier. Frau Tietze, wo sind die Penner? Also im Bahnhof Leipzig gibt es so gut wie überhaupt keine Penner. Die wenigen, die wir vor dem Umbau hatten, die sind während des Umbaus und nach dem Umbau verschwunden. Und wir haben das Glück, dass wir zu den sichersten Großstadtbahnhöfen in Deutschland gehören. Und wir haben natürlich für sogenannte Penner eigentlich auch hier gar keine Plätze, an denen sie sich wohlfühlen. Die Tatsache, dass hier bei Ihnen doch heile Welt ist, es ist nachzulesen, dass dieses zurückzuführen ist darauf, dass man weiß in Leipzig, dass fast 200 Videokameras installiert sind. Man wird hier, wenn man dieses Gelände betritt, gesehen. Wenn ich mich jetzt umsehe in dieser Halle, und ich habe mich auch vorhin umgesehen, in den Vorhallen, in den Ladenpassagen, Da ist nicht eine Kamera zu sehen. Wir haben 160 Kameras im Bahnhof installiert und diese 160 Kameras sind nicht alle sichtbar. Dieses Gefühl, auch diese Kameras nicht unentwegt zu sehen, macht dann ganz einfach auch nicht das Gefühl, beobachtet zu werden. Also Sie begucken, aber Sie möchten nicht, dass jemand merkt, dass er beguckt wird? Das ist richtig, wir zeichnen auch nicht auf, sondern das, was wir machen, ist alles eine Sache der Vorsorge. Wir sehen jetzt eben mal nach oben, da ist nicht eine Kamera zu sehen, das gibt's doch nicht. Nein, die Kamera ist dort oben drin. Wo? In diesem Gebilde. Also dieses Gebilde, das ja, ist... Ja, dieses graue, dieser graue Kasten. Ein Stahlkasten rein. Hängt ja. Von der Decke, der sieht eigentlich relativ harmlos aus. Ja, es ist auch relativ harmlos, wenn wir oben im Bereich unserer Sicherheitszentrale sind, werden Sie das sehen. Wo ist die Kamera genau, das kleine schwarze Ding da am unteren Rand, dieses... Ja. Hier an diesem grauen Kasten. So, wir haben jetzt die Halle verlassen, einen Nebeneingang für das Verwaltungsgebäude, ein Treppenhaus. So, und jetzt sind wir unterwegs zu dem Monitorraum. Und da werden wir sehen, wo überall die Kameras versteckt sind und wo man überall in diesem Bahnhof beobachten kann, ohne dass der Beobachter es merkt. Wir sind in der modernsten 3S-Zentrale in Deutschland. Und jetzt sieht man erstmal von hier aus, wo wir vorhin gelaufen sind. Mhm. Überall da konnte man uns wunderbar sehen, ohne dass eine Kamera auszumachen gewesen wäre. Das heißt, mehrere Kameras schwenken. Man sieht hier in Aufzüge, man sieht hier sogar in Nahaufnahme die Menschen, die aus den Aufzügen kommen. Es ist wirklich sagenhaft hier zu sehen, wo man überall beobachten kann und wo man als Reisender nicht das Geringste merkt. So, und jetzt fahren wir Richtung, tja, das ist eine Gummilinse, die scheinbar unendlich wirkt. Jetzt fahren wir ans andere Ende des Bahnhofs, da kommt ein junger Mann mit langen Haaren, zugeschlendert, in Richtung Kamera, der natürlich keine Ahnung hat. Und jetzt die Großaufnahme auf vielleicht 200 Meter Entfernung. Kann man schon sehr viel erkennen. Mhm. Wir sehen jetzt auf dem einen Monitor die Einkaufspassage. Und eine Kamera, die scheint direkt an der Decke angebracht zu sein. Ist eine Kugel. Ist eine Kugel? Ja, ja, die ist oben angemacht, an der Decke. Und der dicke Herr, den wir da eben gesehen haben auf dem Bild, der sich heftig in der Nase bohrt, der hätte wohl dieses nicht getan, wenn er wüsste, wir schauen ihm fast schon ins Nasenloch. Das glaube ich nicht. Wir haben auf unserem Bahnhof an verschiedenen Stellen ausgehangen, dass wir also diesen Bahnhof-Video überwacht haben. Und er hat natürlich die Möglichkeit, das zu sehen. Wir beobachten also ihn ich ja bin nicht vorhin, heimlich. Ich bin vorhin durchgelaufen und habe nicht ein einziges Schild gesehen. Es sind Plakate und da steht drüber 24 Stunden alles im Blick. Und da steht dann, also was Sie hier im Bahnhof, dass hier Kameraüberwachung ist. Der Sinn der Sache ist natürlich, dass Sie das nicht überall sehen und überall wissen. Ganz einfach, das ist für die entsprechenden Kunden so, dass sie sollen ja auch nicht das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden. Kameras, die meisten versteckt, sind im Leipziger Hauptbahnhof installiert. Sie unterliegen allein der Kontrolle der Deutschen Bahn. So ist das in einer Demokratie. Die bahninterne Überwachung geht die Polizei nichts an, denn die Spielregeln der Institution Bahn sind nicht die Spielregeln von Ermittlern. Und dennoch gibt es allen datenschutzrechtlichen Vorbehalten zum Trotz Tendenzen zu einer Kooperation. Tendenzen, die belegbar sind. Amelie Ernst, selbst ein Kind dieser Stadt, hat dieses Thema über einen 6-wöchigen Zeitraum verfolgt. Wenn Wolfgang Rödel im Dienst ist, denkt er eigentlich immer nur an drei Dinge. Und alle fangen sie mit S an. Sauberkeit, Sicherheit und Service. Kein Wunder. Rödel, der Mann mit der immer wehenden Krawatte, ist Hausinspektor der Leipziger Hauptbahnhofpromenaden. Sein wichtigstes Arbeitsmittel ist die sogenannte 3S-Zentrale der Deutschen Bahn. Rödel geht es bei der Videoüberwachung in erster Linie um die Einhaltung der Hausordnung. Aber auch der Bundesgrenzschutz und die Leipziger Polizei haben Rödels elektronische Speer für ihre Zwecke entdeckt. So, jetzt können wir reingehen. Das ist also der sogenannte Behördenarbeitsplatz, bietet Platz für 2-3 Personen, hat hier 4 Monitore. Hier ist es möglich, aber auch Bilder zu printen, beziehungsweise gezielt Aufnahmen durchzuführen zum Zwecke einer Beweissicherung, um gegebenenfalls einen Täter mal zu überführen. Denn heute zählt nur eine sichere Beweisführung als Voraussetzung auch für eine Verurteilung. Den Behördenarbeitsplatz nutzen Leipzigs Polizisten bislang nur sporadisch. Sie kommen unangemeldet in die 3S-Zentrale, schauen auf die Bildschirme, machen vielleicht Aufnahmen und gehen wieder. Doch warum eigentlich so umständlich? Hausinspektor Rödel weiß, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Bahnhof und Polizei verbessern ließe. Es ist zum Beispiel jetzt geplant, angedacht, dass diese Videoüberwachung digitalisiert per ISDN zum Lagezentrum der Polizei übertragen werden kann. Nutzt die Leipziger Polizei also statt derzeit 2 Überwachungskameras demnächst 142? Dem Leiter des Polizeipräsidiums, Rolf Müller, sind solche Pläne angeblich nicht bekannt. Das ist total zu trennen. Ja, der Hauptbahnhof selber hat, soweit ich das weiß, bahninterne Videoüberwachungskameras. Das ist aber eine Sache, die die Polizei nichts angeht. Auch Günter Pusch, Müllers Mann für die Pressearbeit, bestreitet derartige Vernetzungspläne rigoros. Ins Mikrofon will Pusch das aber auch nach wiederholter Anfrage lieber nicht sagen. Stattdessen lässt er die Zukunft der polizeilichen Videoüberwachung in Leipzig gern völlig offen. Lassen Sie sich überraschen. Alles Quatsch. Bahnhofsinspektor Rödel ein übereifriger mit abwegigen Überwachungsfantasien? Wenn, dann ist er wenigstens nicht allein. Auch Peter Ranft von der Firma Bosch erinnert sich sehr deutlich an Gespräche mit den Bahnhofsbetreibern und der Polizei. Denn Ranft soll deren Vernetzung technisch möglich machen. Der Stand ist also der, dass die Empfangszentrale soweit jetzt fertiggestellt ist, das heißt also vorbereitet ist für die Verarbeitung von Bildern. Und jetzt muss noch mit dem Leipziger Hauptbahnhof und den Behörden eine Vereinbarung getroffen werden, dass dieser Test live stattfindet. Und dann ist das Ganze rund. Fast. Wären da nicht noch die sächsischen Datenschützer? Die müssen zwar nicht gefragt werden, aber eigentlich gehört ihr Segen zum guten Ton. Und Datenschutzreferent Dieter Schrader beäugt die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bahnhof schon jetzt sehr skeptisch, weil sich hier ganz verschiedene Rechtsgrundlagen vermischen. Der Bundesgrenzschutz hat andere Regeln zu beachten als die sächsische Polizei. Diese wiederum hat andere Regeln zu beachten als die Deutsche Bahn. Und das ist recht kompliziert. Außerdem könnte die Polizei am Bahnhof beim Verfolgen vermeintlicher Straftäter die Einkaufsgewohnheiten, Reiseziele und sozialen Kontakte jedes Einzelnen kontrollieren. Viel besser als an öffentlichen Plätzen. Wird die Leipziger Polizei auf solche Bedenken Rücksicht nehmen? Aus dem Pressepolizisten Günter Pusch ist nach wie vor kein Sterbenswörtchen zur Sache herauszubekommen. Lassen Sie sich überraschen. Trotz des amtlichen Schweigens glaubt Bahnhofsinspektor Rödel fest daran, dass mehr polizeiliche Videoüberwachung auf dem Hauptbahnhof das Leben der Leipziger sicherer machen würde. Und ein stärkeres Sicherheitsgefühl bringt seinen Einkaufspassagen nicht zuletzt mehr Kunden. Auch der Boschmann Peter Ranft geht davon aus, dass eine stärkere Kooperation von Polizei und Bahnhof nur zum Besten der Bevölkerung ist, trotz datenschutzrechtlicher Bedenken. Das ist ein sensibles Thema, das ist uns bekannt. Und von unserer Seite werden Sie also alle Anstrengungen feststellen können, dass wir dort nicht als Firma, die das so stillschweigend im Untergrund arbeitet, sondern wir wollen das auch für die breite Masse sichtbar machen. Das ist kein Geheimnis, sondern es soll ja letztendlich der Sicherheit der Bevölkerung dienen. Und so sollte man das Ganze auch rüberbringen. Sagte der oberste Bosch-Sicherheitstechniker noch vor 6 Wochen. Eigentlich sollte der heikle Kameratestlauf schon lange begonnen haben. Aber seltsamerweise hält sich inzwischen auch die ausführende Firma auffällig bedeckt über die angeblich so gut gemeinten Pläne. So bleibt die Zukunft der Kamerakameradschaft zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und der Polizei vor allem das Geheimnis eines Mannes, des Polizeisprechers Günter Pusch. Und der spricht ja nicht. Lassen Sie sich überraschen. Wenn sich manche Unionspolitiker durchsetzen mit ihrer Forderung nach einer Überwachung der Straßen und Plätze in ganz Deutschland, dann dürfte Leipzig einen passablen Testläufer hergeben. Befürworter verweisen auf einen Gewinn an öffentlicher Sicherheit. Allein die Zahl der Autoaufbrüche ging von 150 auf etwa 40 zurück. Angesichts solcher Erfolge nimmt sich eher blass aus, was das neue Forum bisher gegen die Videoüberwachung erreicht hat. Die Plakate sind wieder im Depot, die Demonstrationen Schnee von gestern. Was haben die Männer und Frauen mit all ihrem Engagement erreicht? Wir sind verabredet in der Geschäftsstelle, angesiedelt in einer der traurigsten Kanten, die diese Stadt zu bieten hat. Die alte Leipziger Messe liegt dort, wo einstmals das Stadtzentrum war, weit im Süden, hinter Drahtverhau und verrotteten Hallen im Plattenbaustil. Von hier aus zeigt sich das benachbarte Völkerschlachtdenkmal in seiner ganzen monströsen Wucht. Genau hier wird Geschichte eingelagert, hat uns ein Leipziger gesagt. Doch hier wird auch Zukunft zwischengelagert. Die Euromünzen warten hinter meterdicken Betonmauern auf den Tag X. Die ganze Gegend wirkt irgendwie peinlich berührt, als wisse man seit Jahrzehnten nicht, was mit dem Gelände anzufangen sei. Zum Herzeigen zu hässlich, zum Verweilen schwer zu ertragen, Waschbeton bis zum Abwinken, Peitschenmastenlampen, sinnlos weite Flächen über abgerissenen Lagerhallen. Hier sind die Mieten günstig und ein Parkplatz ist gleich gefunden. Im ehemaligen Aufenthaltsraum der LKW-Fahrer der Messe ist die Geschäftsstelle des neuen Forums angesiedelt. Karg, kühl, hohe Decken, irgendwo brummt ein Stromaggregat und Kaljesche fischt eines der vergilbten Plakate heraus, mit dem man die Bürger von Leipzig gegen die Videoüberwachung mobilisieren wollte. Diese Plakate waren gezielt auf den Plätzen geklebt worden, wo auf die Kameras gerichtet waren. Die Aufschrift? Haben Sie gerade Ihre Hand im Schritt? Ein eigentlich normaler Vorgang, sich an Stellen zu kratzen, wo man nicht unbedingt beobachtet sein will. Und trotzdem beobachtet ist, weil an manchen Plätzen eine Kamera ist. Ein anderer Spruch war, mit wem gehen Sie gerade? Der Mensch ist nicht nur eindimensional kriminell oder nicht kriminell. Es kann also zum Beispiel auch mal sein, dass man in einem Zusammenhang lebt und noch Freunde hat, die vielleicht nicht gern gesehen werden oder die Frau mag nicht, dass man mit einer bestimmten Freundin irgendwo lang geht. Auch das ist dann keine Privatangelegenheit mehr. Auch dann nicht, wenn die Polizei versichert, wir zoomen nur ran, wir drücken nur auf die Aufnahmetaste des Videorekorders, wenn wir einen begründeten Verdacht haben? Es ist in Sachsen schon vorgekommen, dass Daten von der Polizei auch schnell mal an den Verfassungsschutz weitergegeben wurden. Jetzt müssen Sie konkret werden. Die Jugendorganisation der Grünen stand im Verfassungsschutzbericht für 1998, der Öko-Löwe, ein vollständig unverdächtiger Umweltbund hier in Leipzig, stand auch mit drin. Dieser Verfassungsschutzbericht musste zurückgezogen werden und die Daten stammten von der Polizei. Das Ergebnis der Untersuchung war natürlich, dass von diesen Kreisen keine Straftaten zu erwarten sind. Das neue Forum in Leipzig hat sich dafür eingesetzt, dass die Überwachung in dieser Art und Weise nicht mehr stattfindet. Wenn man jetzt durch Leipzig läuft, die Aktion läuft nach wie vor, im Gegenteil, sollen noch mehr Kameras kommen? War die Aktion umsonst? Die Aktion war nicht umsonst. Das neue Forum stellt nicht die einzige Opposition dar. Wir haben erreicht, dass man darüber redet oder haben dazu einen Beitrag geleistet. Wir hoffen, dass wir auch ein wenig über die Gefahren aufklären konnten. Wir haben auch Flagge gezeigt. Aber die nächsten Kameras sind bereits bestellt. Die nächsten Kameras kommen. Vielleicht haben wir unseren Beitrag dazu geleistet, dass es nicht zur Dauereinrichtung wird, sondern Episode bleibt. Das hoffe ich nach wie vor. Rava probt in Leipzig, Bürger im Fokus des Staates. Sie hörten das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Gieneiger. Regie und Produktion Edith Stevens, Technik Peter Müller, Carola Nepix, Thomas Gölting, Musik Thomas Elbern, nach uns Klassik, Pop etc. Heute mit Rosemarie Fendel.